alles hat er mir erlassen, alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Halleluja, Halleluja, Jesus hat mich so geliebt. Immer will er mit mir gehen, immer mir zur Seite stehen, immer mich an Händen halten, bis ich dort bei ihm am Ziele bin. Halleluja, Halleluja, Jesus hat mich so geliebt, darum will ich treu ihm bleiben, darum mich nur ihm verschreiben, darum alle Sünden hassen und für ihn nur leben ganz allein. Halleluja, Halleluja, Jesus hat mich so geliebt.